Der nationale Widerstand. Rückschau, Analyse, Aussichten. Ein Hörbuch aus dem Repro-Versand. Vorliegendes Tondokument entstand vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen Studie der TU Dresden, die im Herbst 2008 als Buch erscheint. Neben Christian Worch, Axel Reitz, Thomas Steiner-Wulff, Thomas Gerlach und anderen stellte sich auch Thomas Brelew dieser Arbeit zur Verfügung. Die Befragung durch den Rechtsextremismus-Experten Dr. Thein beginnt eigentlich mit Fragen zur Person und zur politischen Vita des Befragten. Hier verweist Thomas Brelew jedoch auf seine Lebenserinnerungen, die unter dem Titel Bewegte Zeiten im Weltnetz einzusehen sind und später auch als Buch erscheinen sollen. Die Fragen selber gliedern sich in A, organisatorische, B, ideologische Aspekte und einem Teil C, der sich mit Strategie, Agitations- und Protestverhalten Verhältnis zu anderen rechtsextremistischen Gruppierungen und Parteien beschäftigt. Brels Ausführungen führten überdies immer wieder zu Nachfragen seitens Dr. Thein, sodass der Autor seinen Text mehrfach ergänzte, um alle Fragen ausführlich und ehrlich zu beantworten. Für die Publikation der Fragen und Antworten schrieb Thomas Brel folgende Einleitung.